Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Als Live-Mitschnitt einer Veranstaltung des Hamburger Schauspielhauses hören Sie heute Commander Börte von Felix Behrendt. Das kleine Forschungsraumschiff Odyssee 1 aus der Flotte der Europäischen Weltraumbehörde befindet sich gerade inmitten einer kosmischen Expedition. An Bord Commander Heinrich Börte, Kapitän und dienstältester Kosmonaut der Odyssee. Dr. Ursula Lindgren, die intelligente und äußerst gut aussehende Bordärztin aus Schweden. Irina Stankova, die zurückhaltende und disziplinierte Naturwissenschaftlerin aus Kasachstan. Und Fritz Reiner, Armierungsoffizier und Raumtechniker in einer Person. Zu guter Letzt Herr Robert, der sympathische Bordroboter mit der supramodernen T18-Emotionsdiode. Börte und seine Crew sind gerade den Fängen des teuflischen Wissenschaftlers Dr. Auerbach entkommen, der nun in einem Raumgleiter auf der Flucht ist. Hier spricht Heinrich Börte. Bitte stellen Sie mich direkt zu Wilhelm Böhm, dem Sekretär für außerirdische Angelegenheiten, durch. Der tut mir leid, General Böhm ist derzeit nicht zu sprechen. Nicht zu sprechen? So. Ja, dann den Minister für orbitale Sicherheit und Frieden selber. Bitte auch, Herr Commander Börte, der Minister ist zurzeit nicht zu sprechen. Wir haben Informationen von höchster Wichtigkeit. Das Ministerium ist vorübergehend aufgelöst. Commander, ich muss Sie leider bitten, die Leitung wieder freizugeben. Sie können sich sicher denken, dass hier die Hölle los ist. Nein, wir haben nicht den blassesten Schimmer, was Sie meinen. Wir befinden uns inmitten einer globalen Krise. Unser Geheimdienstorgan hat Beobachtungen gemacht, die darauf hindeuten, dass unser Heimatplanet Ziel eines außerirdischen Angriffs wird. Moment. Habe ich da richtig gehört? Dem Erdenpräsidenten wird grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen, weil er die Ausgaben für orbitale Sicherheit seit seinem Amtsantritt kontinuierlich heruntergefahren hat. Ihm und seinen Mitarbeitern wird der Rücktritt mehr als nahegelegt. Zurücktreten, unser Präsident? Ich verstehe nicht. Ja, kann ich jetzt sonst noch etwas für Sie tun, wie gesagt, die Leitung. Was heißt denn jetzt hier bitte sonst noch etwas? Fritz, also das heißt, wir können niemanden vor Dr. Auerbach warnen. Danke. Ende und aus. Was meint ihr denn mit Ministerium vorübergehend aufgelöst? Kann man das mal verraten? Ach Fritz, was gibt es denn da nicht zu verstehen? Die werden die gesamte orbitale Flugsicherung auf Alpha-Alarm setzen. Die werden... Ich muss Wilhelm sprechen. Ich muss wissen, was das alles zu bedeuten hat. Oh je, Emily. Ich kann Sie gut verstehen. Aber das Familienministerium wird schon auf den Nachwuchs aufpassen. Irina, senden Sie bitte einen persönlichen Lichtspruch an meine Tochter. Jawohl, ich Commander. Muss sofort mit ihr Kontakt aufnehmen. Lichtspruch Kanal 1 steht, Commander. Emily, mein Mädchen, du bist aber groß geworden. Teufel noch eins, eine richtige junge Dame. Hallo Papa, du wolltest doch schon heute kommen. Mein Liebes, es dauert nicht mehr lang. Ich kann die Erde schon fast von hier aus sehen. Geht es dir denn gut, meine kleine Erdenprinzessin? Ja, Papa, aber du bist immer so lange weg. Weißt du, mein Liebes, wir waren auf einer wichtigen Mission. Das verstehst du noch nicht. Aber wenn du groß bist, dann weißt du auch, was das bedeutet. Und wenn ich eine wichtige Mission bin, bleibst du dann auch mal bei mir? Mein Kind, versteh doch, wir sind auch bald zurück. Und du hast ja eine liebevolle und verantwortungsbewusste Pflegemutter. Diese Pflegemutter, immer nach den neuesten pädagogischen Erkenntnissen programmiert, dient den Kindern als Hauptbezugsperson. Nicht nur um Kosten zu sparen, hortet einer dieser Roboter mit dem kindgerechten Namen Mathilda jeweils 4 Kinder. Das Programm scheint auf dem besten Weg, ein Volltreffer neusozialer Ordnungen zu werden. Und Mathilda, die beste Mama der Welt. Naja, sie ist immer für uns da. Wir bekommen unseren Vitaminbrocken, sie steckt uns Punkt 8 ins Bett. aber du würdest lieber länger aufbleiben. Mathilda und ich sind nicht auf derselben Wellenlänge. Wir Frauen spüren so etwas. Emily, ich möchte dich nicht unnötig beunruhigen, aber... Du, Papa, gehst mit mir ins neue Kinderzukunftszelt. Wenn du endlich zu Hause bist, da gehen alle hin. Wo ist denn dieses Kinderzukunftszelt? Kinderzukunftszelt, die nette Unterhaltung für die ganze Familie. Nur 2 Stunden von der Erde entfernt, auf unserem Erdorbit. Oh, bitte, Papa. Meine Tochter will also mit mir zum Mond fliegen. Da gibt es auch die alten Ultrakratzwellenempfänger. Kurz, mein liebes Ultrakurzwellenempfänger. Hast du denn deine noch? Natürlich, Papa. Den hast du mir doch zum Geburtstag geschenkt. Kommst du mit mir ins Kinderzukunftsland? Ich verspreche dir, mein Engel. Wir werden das machen, sobald Zeit dafür ist. Oh, bitte, Papa. Ich habe dich so lieb. Grundgütiger. Die Verbindung wird schlechter. Gerade jetzt. Wir fliegen wohl durch ein Ionenfeld. Hör gut zu. Auf der Welt ändern sich ein paar Dinge. Du. Das sind ganz normale Interferenzen. Keine Angst. Wir werden in genau 9 Stunden im Raumhafen landen. Landeschacht Omega 13. Hörst du? Omega 13. Ja. Welcher Landeschacht? Omega 13. Richtig. Mathilda soll dich dahin bringen. Und so lange öffnest du niemandem die Tür und gehst auch nicht mehr in die Außenkuppel. Versprich mir das. Und ich wollte dir noch sagen, dass ich dich... Da... Himmel, Arsch und Zwirn! Dass der moderne Televisor mittlerweile in alle Raumschiffe der Europäischen Weltraumbehörde standardmäßig eingebaut wird. Sonst würden Sie Ihre Tochter ja noch viel seltener sehen. Das muss früher verdammt einsam gewesen sein. Also, um das mal kurz zu erklären. Zu jener Zeit gab es lediglich elektronische Briefe, sogenannte Facebooks, die auf einer Art Diodenbildschirm abgebildet wurden. Danach kam der sogenannte Volkstranslator in Mode, ein kompliziertes technisches Gerät, das aus einem kleinen Amelium-Membran-Lautsprecher schwer verständlich besagte Briefe vorlas. Erst 2198, also vor etwas mehr als 12 Jahren, wurde der Televisor eingeführt. Doch wenn wir zu den Anfängen interstellarer Kommunikation zurückkehren, gab es aus heutiger Sicht unvorstellbar nur eine einzige Frequenz, über die die gesamte bemannte Raumfahrt kommunizierte. Und Notrufe wurden mit Hilfe von akustischen Signalen, die früher ausnahmslos jeder auswendig lernen musste, abgegeben. Nach 121 Erdentagen interstellarer Mission landet die Odyssee 1 im riesigen, selbst für das 23. Jahrhundert futuristisch anmutenden Raumhafen der Hauptstadt. Erwartungsvoll steigen die 5 Kosmonauten über die Hauptaußenschleuse aus. Jedoch stehen Emily und Mathilda nicht wie verabredet am Landeschachtausgang Omega 13. Sie haben sich bestimmt nur verspätet, versucht Commander Börter sich einzureden. Mit einem unguten Gefühl beschließt er, die Wartezeit zu nutzen und Wilhelm Böhm, seinen Freund im Ministerium für orbitale Sicherheit und Frieden, aufzusuchen. Die restliche Truppe soll am Raumschiff auf Emily warten. Commander Heinrich Börte, Kapitän der Odyssey 1, Forschungsschiff aus der Flotte für Europäische Weltraumbehörde. Sie werden angeklagt in einem waghalsigen, nicht mit der Weltraumbehörde abgestimmten Alleingangmanöver. Das Leben ihrer Kosmonauten und das der Besatzung der Mond. Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie fahrlässig oder vorsätzlich die Explosion besagter Mondstation verursacht haben, dass Sie dabei ohne Befugnisse ein für die Odyssey 1... Aber wir erhielten einen Notruf der Stufe Alpha. Selbst wenn, Sie haben uns nicht informiert. Darf man fragen, warum nicht? Wilhelm! Bitte sag doch deinen Kollegen, dass sie sich gewaltig irren, dass hier ein Missverständnis vorliegen muss. Für Sie immer noch General Böhm. Und hören Sie auf, sich aufgrund persönlicher Kontakte irgendwelche Vorteile verschaffen zu wollen. Stellen Sie sich lieber Ihrer Verantwortung. Kommandant Heinrich Börke. Und nun beantworten Sie unsere Frage. Wir hören. Wir sind auf den längst verschollen gegoltenen Wissenschaftler. Dr. Auer. Unser Heimatplanet wird bedroht. Es wird als Alpha-Brisant eingestuft. Der Erdenpräsident musste bereits persönliche Konsequenzen ziehen. Wir sind der Auffassung, Sie haben im Auftrag Dritter gehandelt. Die Indizienlage spricht eindeutig gegen Sie. Sie haben den Außerirdischen durch Ihr unverantwortliches Handeln auf Terra aufmerksam gemacht. Ich weiß von gar nichts. Ich bin... Commander, Sie haben verraten Ihren eigenen Heimatplaneten. Die Explosion auf der SRST haben wir nicht zu verantworten. Ich beantrage die Sicherheitsverwahrungsrichter Stufe von Heinrich Böttcher. Aufgrund seiner berufsbedingten Fähigkeit, Raumschiffe zu fliegen, ist von erheblicher Fluchtgefahr auszugehen. Commander Heinrich Böttcher ist mit sofortiger Wirkung aus der Flotte der Europäischen Weltraumbehörde ausgeschlossen. Er hat seinen Kommandostern unverzüglich abzugeben. Er wird umgehend nach Areal 1.1.8 abtransportiert. Und Sie, Kollege Böhm, wir haben noch was zu besprechen. Was geschieht mit meiner Tochter? Das ist ja eine Katastrophe! Oh Gott, Sie haben ihn einfach abtransportiert. Zu diesem Mondgefängnis! Lebenslänglich! Ich bin fassungslos. Das ist doch alles hoch unlogisch. Warum sind die Menschen immer so hoch unlogisch? Bleibt eigentlich dieses Kind und dieser Roboter nur. Die müssen doch schon längst hier sein. Fritz, stellen Sie sich bitte zu mir. Hiermit übertrage ich Ihnen laut Raumstraßenverkehrsordnung § 20 Gamma 2 den Interimskommandostern. Ist der Kapitän durch einen Unfall oder starke Krankheit unfähig, seine Tätigkeit auszuführen, so erhält der erste Raumtechniker den Stern für 96 Stunden. Sie haben nun die volle Legitimation zum Landen, Starten und Steuern der Odyssee 1 und sind bei der Weltraumbehörde gemeldet. Und jetzt ab in die Odyssee. Plötzlich schnellt eine Truppe Schutzonauten auf sie zu. Ein großer Mehrzwecktransporter kommt in hohem Tempo herbeigerast. Über die Schultern der Bewacher hinweg können Irina, Ursula, Fritz und Herr Robert sehen, wie die sich noch im Tiefschlaf befindenden Terraner der SRST in das Fahrzeug transportiert werden. Es braust von dannen, die Schutzonauten im Eilschritt hinterher. Auf einmal ist der Landeschacht leer. Wir müssen versuchen, sofort alle internen Bordmikrofone abzustellen und die Polyglasluken verdunkeln, falls man uns abhört. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Haben Sie noch nie von Rechnern gehört, die Lippen lesen können? Genau. Machen Sie es einfach. Polyglasscheiben verdunkeln. Wer könnte Interesse daran haben, unseren Commander so in die Pfanne zu hauen? Ich wüsste nicht, dass er Feinde im Ministerium hätte. Und General Böhm ist schließlich ein persönlicher Freund von ihm. Wenn der Commander weg ist und Fritz Interimskommandostern ungültig wird, dann bekommen wir von der Europäischen Weltraumbehörde doch einen neuen Commander zugeordnet. Richtig? Und Sie meinen, dieser Commander hat seiner Karriere ein bisschen nachgeholfen? Na, wenn die Person gute Kontakte zur Zuteilungsstelle für Personalangelegenheiten im interstellaren Sektor hat, warum nicht? Auf meinen Magnetbändern sind die gesammelten Daten zu persönlichen Karrieresprüngen innerhalb der Weltraumbehörde verzeichnet. Robert, kannst du nachsehen, wer als nächster Commander auf der Odyssee 1 wird? Selbstverständlich. Moment. Wilhelm... Wilhelm Böhm? Da stinkt aber was ganz gewaltig zum Himmel. Wilhelm Böhm? Was soll man denn jetzt tun? Wir werden 0, nichts tun. Denken Sie, was Sie wollen? Ich habe mich ja auch strafbar hier. Wir packen die Odyssee hier, verhalten uns einfach den Anweisungen der obersten Weltraumbehörde entsprechend und Sie werden sehen, in ein paar Tagen, Wochen, Monaten, was auch immer, hat sich diese falsche Anklage sowieso von selbst aufgeklärt. Sie wollen also den Commander im Stich lassen? Nein, ich will bloß nicht in blinden Aktionismus verfallen. Hier bleiben und die Hände in den Schoß legen, ohne mich. Ja, auch ohne mich. Ja, außerdem scheint Ihnen entgangen zu sein, dass wir immer noch auf Commander Dörtes Tochter warten müssen. Wir werden Emily sofort ein Lichtspruchsignal schicken. Lichtspruch Kanal 1 steht. Hallo Frau Stankenbach, hallo Fritz, hallo Herr Robert. Commander Fritz. Guten Tag, Emily. Wir wären dir durchaus verbunden, wenn du uns deinen derzeitigen Aufenthaltsort nennst. Ich bin hier zusammen mit meinem Papa. Wie, mit deinem Papa? Ja, wir wollen zum neuen Kinderparadies auf dem Mond waren. Das ist doch unlogisch, dein Vater sitzt... Papa hat jetzt keine Zeit, wir sind gerade auf Mission. Ja, dein Papa hat uns davon erzählt. Emily, können wir in einer Minute sprechen? Er hat jetzt nicht mal eine Minute, er hat mir versprochen. Emily, wo bist du? Mein Schatz, mit wem sprichst du gerade? Mit Frau Dr. Lenkrin und Irina und Fritz und Robert. Schalte jetzt den Televisor ab. Oder willst du, dass wir den Raumgleiter zum Kinderparadies verpassen? Nein, Papa. Ich muss los, Mann. Es geht gleich los. Emily? Ich freue mich schon so. Tschüss. Emily! Ich verstehe die Welt nicht mehr. Der Commander ist also gar nicht... Das ist doch unlogisch. Wie kann er... Was ist denn, wenn er fliehen konnte? Nein. Dann wären die Schutznauten schon lange bei uns drin und würden uns vernehmen. Ja, aber wenn seine Flucht gar nicht bemerkt wurde. Habt ihr gesehen, wie unsicher er geworden ist, als Emily unseren Namen genannt hat? Als gäbe es ihn doppelt. Man kann keine so realistischen Doppelgänger konstruieren. Was sollen wir denn jetzt tun? Robert, sag doch auch mal was. Wir haben einen einzigen festen Hinweis, der besagt, dass der Commander nach Areal 1.1.8 gebracht wurde. Ich habe in den letzten hundertstel Sekunde alle Wahrscheinlichkeiten durchgerechnet und komme zu dem logischen Schluss, dass wir den Commander im Mondgefängnis suchen. Ja, prima. Darf ich dich daran erinnern, dass wir keine Startgenehmigung haben? Wenn wir ohne Startgenehmigung losfliegen, machen wir uns allein schon deswegen strafbar. Da können wir niemandem mehr helfen. Ich muss sagen, großartiger Plan, Robert. Ohne Startgenehmigung. Ja, das stört Sie doch sonst auch nicht, Fritz. Wenn wir hier bleiben, verhaften die uns auch noch. Also, wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Also los, Fritz. Moment. Auf was warten Sie? Moment. Was machen wir dann mit dem Areal 1.1.8? Das ist das modernste Hochsicherheitsgefängnis unseres Sonnensystems. Wer ist dafür? Bin ich schon wieder überstimmt? Ja. Gut. Tanks fluten. 5, 4, 3, 2, 1. Zündungsstart! Wegen des hektischen Startmanövers hören unsere vier Kosmohelden gar nicht, wie im Raumhafen über die Sprechanlage die Nachricht von einem neuen, noch unbekannten Präsidentschaftskandidaten als Hoffnungsträger bekannt gegeben wird. Und auch nicht, wie dieser mit einigen Interimsvollmachten bezüglich der inneren Sicherheit, Kommunikations- und Informationskontrolle ausgestattet wird. Areal 1.1.8 ist in der Tat das modernste Gefängnis des 23. Jahrhunderts. Der gigantische unterirdische Superkomplex wird durch einen einzigen Großrechner gesteuert. Dieser Großrechner mit dem so unscheinbaren Namen HANS Hans besitzt einen Unfehlbarkeitsquotienten von unter Null und wird selbst von seinen eigenen Erschaffern gefürchtet. Dr. Lindgren, Fräulein Stankova, Fritz, Robert, ich habe Sie bereits erwartet. Ach, was du nicht sagst. Es bedarf keines Geistesblitzes vorherzusagen, dass Sie gutgläubig genug sind, Ihren alten Commander befreien zu wollen. Aber es ist unmöglich, hier einzudringen. So, jetzt reicht's hier! Wir brechen die Mission ab. Na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir stellen uns und kommen mit einer Konventionalstrafe davon und basta. Ich kann nicht die Leitung eines Manövers übernehmen, hinter dem ich noch nicht mal stehe. Mein lieber Fritz, so leicht ist das jetzt auch wieder nicht. Um Himmels Willen! Die Eingangsschleuse schließt sich! Wir sitzen in der Falle! Da! Die Schockwellenstrahler! Was soll das? Bitte, versuchen Sie zu verstehen. Mir ist hier auf dem Mond ein bisschen langweilig. Ich möchte deshalb gerne ein wenig mit Ihnen spielen. Na, großartig. Wir werden Punkt und Kreuz gegeneinander spielen. Ein Spiel, das jeder kennt. Einfach, simpel, fair. Voraussetzung dafür sind jedoch analytische Fähigkeiten sowie gleichzeitig psychologisches Erkennen des Gegners. Wir werden pro Runde die Geschwindigkeit und die Größe des Spielfeldes um 1 erhöhen. Sehen Sie her. Okay. Käsekästchen? Ja, auch ein Name dafür. Ich werde versuchen, meine absolute Überlegenheit in einem Zweikampf gegen Robert zu demonstrieren. Wenn Sie gewinnen, lasse ich Sie am Leben und Sie können zurückfliegen. Wenn Sie verlieren, dann, verlieren Sie lieber nicht. Und jetzt, mein lieber Robert, die erste Runde geht los in T-3, 2, 1. Roberts Prozessoren und Dioden glühen. Seine Betriebsspannung steigt auf überkritische 202 Kelvin an. Immer schneller wird das Spiel und immer größer wird das Spielfeld. Wie Blitze flackern die Kreuze und Kreise über die projizierte Leinwand. Der ist verdammt stark, mein Elektronenhirn. Robert, pass auf! Ich kann gar nicht mit hinsehen. Während Hans noch nicht einmal auf 1% seiner Leistungsfähigkeit angelangt ist, stößt Robert bereits jetzt an seine Grenzen. Er droht jeden Moment einen Fehler zu begehen. Den für alle tödlichen Fehler. Irina hält es nicht länger aus. Sie kann sich das grausame Schauspiel nicht mehr ansehen und reißt Robert von der Steuerkonsole los. Was haben Sie gemacht? Moment mal. Warum spielt Hans weiter? Er scheint gegen sich selber zu spielen. Das ist unsere Chance. Was für eine Chance? Hier, Portalschleuse ins Areal 1.1.8. Lässt sich ganz einfach öffnen. Er konzentriert sich nur aufs Spiel. Los, mir nach. Wir sollten so schnell wie möglich versuchen, den Commander zu finden. Wo lang? Da. Und jetzt? Commander Börte, wir sind heilfroh, Sie wiederzusehen. Commander, ich muss mich kurz fassen. Wir wissen nicht, wie lange der Großrechner Hans im vermeintlichen Zwei-Spieler-Modus die Speicherkapazität seiner eigenen Zentralrecheneinheit Haupt beansprucht und uns so Zutritt in alle Bereiche des Areals. Wie geht es meiner Tochter? Wir müssen erstmal sofort verschwinden, Commander. Los! Immer dieser verdammte Zeitdruck. In buchstäblich letzter Sekunde erreichen unsere fünf Helden die Odyssee 1. Die Devise heißt, schnell weg, koste es, was es wolle. Das kleine Raumschiff hebt sich unter berstenden Düsengeräuschen Fuß für Fuß von der Mondoberfläche. Als sie nach einer gefühlten Unendlichkeit eine Mindesthöhe von 11 nautischen Metern erreicht hat, sind die hinteren Tanks endlich vollständig aufgeladen. Keine Sekunde zu früh, denn in diesem Moment explodiert Hans mit einer unvorstellbaren Wucht. Die Odyssee schießt aus dem Feuerball von dannen ab in das tiefe Schwarz des Kosmos. Doch weit sollten sie nicht kommen. Ich mach mal lauter. Gesucht wird das flüchtige Raumschiff Odyssee 1, ein ziviles Forschungsschiff, Bautyp Mittelraumgleiter unter der Flagge der Europäischen Weltraumbehörde. Die Besatzung wird des Hochverrats angeklagt. Ich wiederhole, Hochverrat. Da hören Sie! Oh nein, 3 Polizeigleiter! Was machen wir denn da jetzt? Alle auf Kommandoposition! 5, 4, 3, 2, 1, Zündungsstart! Sie kommen näher. Die Schutz- und Autenboote haben uns fast erreicht. Achtung, Commander! Ausweichen! Ein Meteorit! Das ist ja ein ganzes Meteoritenfeld. Das ist unsere Rettung. Commander, Sie wollen doch nicht... Sie haben mich richtig verstanden. Da drinnen nützt Ihnen Ihre Geschwindigkeit nichts. Fritz, jo. Auf manuelle Steuerung schalten. Ei. Sie übernehmen. Das ist doch Ihr Spezialgebiet. Da, die Schutz- und Autengleiter müssen stark abbremsen. Sie sind für so etwas nicht konzipiert. So, das hätten wir erstmal geschafft. Ich stelle mal das Triebwerk ab. Hier kann uns vorerst nichts mehr passieren. Vorerst? Wir brauchen einen Plan B. Ich muss als allererstes alles über Emily erfahren. Wo ist sie? Commander Börte, das wissen Sie selbst nicht. Nein, woher denn? Nun, wir dachten... Raus mit der Sprache! Was ist mit ihr? Um ehrlich zu sein, Commander, wir haben selbst keine Ahnung. Aufgrund meiner Protokollfähigkeit speichere ich alles, was meine Sensoren erfassen, laut meines Herstellers für genau 1 Billion Stunden in meinem Beckenboden. Ich kann also unseren letzten Televisorkontakt mit Emily wiedergeben. Ja, danke, Robert, sehr gut. Bitte spiel das Magnetband ab, jetzt. Bin bereit. Du hast Nerven, bitte schalte auf Schnelllauf. Das ist mir schleierhaft. Das ist unmöglich. Ja, wann bitte hätte ich denn meine Tochter abholen sollen? Wer oder was zum Teufel ist das? Das fragen wir uns auch, Commander. Spule nochmal zurück, Robert. Halt und jetzt stopp. 10-fach Vergrößerung. Da steht doch. Ja, was denn? S-R-S-T. Superior Race by Superior Technology. Das ist ein Anzug aus dem geheimen Forschungslabor. Auerbach! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es also doch noch erraten. Hier spricht Ihr alter, neuer Freund. Dr. Julius R. Auerbach! Sie haben es also doch entgegen meinen Berechnungen zur Erde geschafft. Ja, auch Roboter verrechnen sich manchmal. Mach dir nichts draus, Robert. Wenn du willst, schreibe ich dir bei Gelegenheit ein neues Betriebssystem. Wirklich? Ja. Selbst die orbitale Flugsicherung konnte meinen selbst konstruierten Ein-Mann-Raumgleiter nicht orten. Mach dir nichts draus. Absolut fahrlässig, oder? In der Tat! Aber auf Terra wird sowieso einiges zu lässig gehandhabt. Ich kann mich zum Glück und muss mich auf keinen Menschen verlassen. Sie stecken hinter all dem, Sie niederträchtiger Mistkerl! Commander, das können wir doch auch etwas gefälliger ausdrücken. Zum Beispiel, Sie haben schon wieder alle Fäden in der Hand, Herr Dr. Auerbach. Sie haben meine Tochter entführt. Commander, Ihre Tochter befindet sich in meiner Obhut. In liebevoller Obhut, Commander. Und, Herr Börte, sie ist vollkommen freiwillig zu mir gekommen. Aber nur, weil Sie einen Doppelgänger vom Commander gemacht haben. Ah, Fräulein Stankova, wie schön, Sie wieder zu hören. Ihre Intuition war schon immer beneidenswert, Irina. Wie bitte? Was? Sie haben was? Emily ist ein tolles Mädchen, Herr Börte. So anschmiegsam und doch so tapfer nach außen. Aber auch der beste auf Terra konstruierte Erziehungsandroid kann einen von mir programmierten Vater nicht ersetzen. Sie hätten sehen sollen, wie glücklich sie ihrem neuen Papi folgte. Endlich. Ist jemand für Sie da, Börte? Wenn Sie ihr auch nur ein Haar krümmen, dann... Börte! Sie sollten mir dankbar sein. Endlich ist Emily nicht mehr allein. Sie verdammter Scheißkerl! Dafür müssen Sie auch so viel in der Galaxis herumreisen und Ihre Nase in Angelegenheiten stecken, von denen Sie keine Ahnung haben. Was sind Ihre Forderungen? Forderungen? da blitzt er ja wieder auf. Der analytische Vollprofi. Forderungen. Fragen Sie lieber, was meine Segnungen sind. Meine Geschenke an die Menschheit, die vollkommen schutzlos ausgeliefert ist. Den Angriffen von außerirdischen Mächten. Nur ich kann sie retten. Meine Seelen sind erprobt. Nur sie können die Erde für den Krieg wappnen. Grundgütiger, das haben Sie doch schon auf der SRST versucht. Ja. Nicht, dass die Menschen ihre kranken Drogen und wahnsinnigen Methoden nicht wollen. Ihre Seren und Entwicklungen sind auf der Erde strikt verboten. Oh. Und das nicht nur aus medizinischen Gründen. Oh, Lindgren, immer noch eine Augenweide. Der Krieg wird kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch die terrestrischen Verteidigungssysteme verfügen über eine zu geringe Schlagkraft. Nur meine verbotenen Seren werden das Überleben der Menschheit garantieren. Übrigens, Ursula, die von Ihnen so geschätzte Nachtfaltencreme konnte anfangs doch auch nur extraterrestrisch erworben werden. Erinnern Sie sich? Unglaublich! Ja, meine Segen und die informative Gleichschaltung. Bald werde ich von jedem zu jeder Zeit wissen, was er tut. Abgestimmt wie eine gut funktionierende Rudermannschaft. Ja, ein Überleben! Aber zu welchem Preis? Menschen wollen immer überleben, wie die Ratten. Egal zu welchem Preis, Irina. Oder muss ich sie da erst an einen frühkindlichen Vorfall aus ihren kasachischen Tagen erinnern, was? Ich fange gerade erst an, das menschliche Potenzial auszuschöpfen. Das Human Capital, Biomasse Mensch, Brain Power. Fragen Sie doch ruhig Ihren alten Freund General Böhm, Commander. Aber nein, ach, das geht ja gar nicht mehr. Die Subraumpunktsperre ist ja schon in Kraft gesetzt. Unsere erste Verteidigungsmaßnahme. Sie reden vom größten Albtraum aller Zeiten. Aber Ursula, so bezaubernd anzusehen und immer noch so kleingeistig, so engstirnig. Was haben Sie mit Wilhelm gemacht? Hören Sie zu, in genau 20 Stunden werde ich zum neuen Republikvorsitzenden gewählt. Verhalten Sie sich bis dahin einfach ganz ruhig und zivilisiert. Dann bekommen Sie Ihre reizende kleine Tochter Emily unbeschadet zurück. Sie sind das Letzte. Sie sind dieser neue Präsidentschaftskandidat. Und wenn wir uns nicht daran halten und Sie verpfeifen und der Erde sagen, wer Sie wirklich sind? Ach, Herr Rainer, ganz der Ober. Sollte ich mitbekommen, dass Sie auch nur einen Fuß auf die Erde setzen oder sonst irgendwelche heroischen Aktionen starten, wird Emily ihren alten, einsamen Papi nicht wiedersehen. Gefährden Sie nicht das Leben Ihrer Tochter, Börte. Es geht ihr bei mir besser als zuvor. Und das Gleiche könnte für jeden Einzelnen von Ihnen auch gelten. Ende und aus, meine Freunde! Was soll ich denn jetzt tun? Punkt 1. Wie retten wir Emily, ohne sie zu gefährden? Punkt 2. Wie kommen wir von hier weg? Ja, wir können versuchen, auf der anderen Seite des Asteroidenfeldes herauszufliegen und so zu verschwinden. Ja, aber dann hätten sie uns ja bald wieder eingeholt. Also die orten uns ja über unseren orbitalen Ortungssender. Den können wir nicht abstellen, richtig? Aber wenn wir alles, also bis auf die Triebwerke herunterfahren, auch den Leitstand, dann bleibt auch der Ortungssender abgeschaltet, richtig? Ja, aber können wir dann überhaupt noch navigieren? Ja, können wir schon. Wir müssen hier manuell heraussteuern. Fritz, nein, das ist viel zu gefährlich. Ja, das schon, aber nicht für Fritz Rainer. Ja, die Polizeileiter werden nicht wissen, wo wir uns befinden. Das könnte funktionieren. Dr. Auerbach sagte doch, dass er das gesamte Frequenzspektrum abhört. Gilt das wirklich für das gesamte Spektrum? Ja, totale Subraumfunksperre. Da geht nichts mehr rein noch raus. Ja, aber was ist mit dieser alten Notfrequenz, die aus der Gründungszeit bemannter Raumfahrt? Die ist doch schon ewig nicht mehr in Betrieb. Wie hieß die noch? Ultrakurzwelle. Sie haben mir doch mal einen Empfänger geschenkt zu Ihrem 9. Geburtstag. Da waren Sie doch so stolz, dass Sie den noch bekommen haben. Ja, das ist es. Wir funken Sie an. Kein Raumschiff der Europäischen Weltraumbehörde hat dafür mehr die technischen Vorrichtungen. Also das war doch 92,3 Kilohertz. Ja, dann hat das eine Wellenlänge von 19,81337 Zoll. Ja, dann haben wir doch alles, was wir brauchen. Irina, Sie werden jetzt einen Druckanzug anziehen. Robert, du hilfst dir dabei. Dann werden Sie die Antenne montieren. Herr Commander, wieso muss ich den Außenbordeinsatz machen? Ne? Sie wissen doch, dass ich... kann das nicht Fritz machen? Ich fürchte nein, Irina. Fritz passt nicht mit Antenne durch die Außenschleuse. Und wir anderen sind dafür nicht ausgebildet. Sie müssen Ihre Angst vor Schwerelosigkeit einmal überwinden. Commander, ich versuche es. Gut. Dann auf, meine Damen und Herren! Die eingespielte Truppe schwärmt im Raumschiff aus. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder Handgriff ist geübt und tausendmal ausgeführt. Der hohe Ausbildungsstandard der Europäischen Weltraumbehörde macht sich wieder einmal bezahlt. So in Arbeit vertieft, können Sie auch für einen Augenblick die missliche Lage vergessen, in der Sie sich zweifelsohne befinden. Robert zieht den Rückenreißverschluss von Irinas Raumanzug rauf. Irina? Irina, sind Sie bereit? Ich, bereit. Dann Dann gehen Sie jetzt in die erste Schleuse. Sobald Sie drin sind, werde ich die Luft raussaugen und die Außenschleuse öffnen. Sie schaffen es schon. Ja, Ulla. Hier ist die Antenne. Ungefähr 2 Meter vor dem dritten Seitentriebwerk befindet sich eine Haltbevorrichtung. Ich werde die Leitung dafür hier drinnen verkabeln. Gut, ich gehe dann jetzt raus. So, Luke auf. Druckausgleich. Irina? Ja? Irina, können Sie mich hören? Ja, klar und deutlich. Sie haben 2 Magnetfüße. Die halten Sie auf der Konstruktionsstahloberfläche der Odyssee. Trotzdem müssen Sie sich immer, hören Sie, immer auch noch mit dem Seil doppelt absichern. Ja, doppelt absichern, ja. Falls Sie sich nicht an der Außenwand halten können, hier im Asteroidenfeld können wir Sie unmöglich einfangen. Sie schafft das schon. Irina! Irina, ich öffne jetzt die Schleuse. Sehr gut. Sie machen das sehr, sehr gut. Sehr schön. So. Das ist eine ganz normale Routine. Schritt für Schritt. Können Sie die Haltevorrichtung schon sehen? Ich glaube schon. Ich bin hier beim dritten Hilfstriebwerk und ja, da ist es, aber jetzt bin ich an der dritten Vorrichtung. Ich sende jetzt. Achtung! Hier spricht Commander Börte, Kapitän der Odyssee 1. Dies ist eine Geheimbotschaft für Emily Börte. Emily, mein Schatz, kannst du mich hören? Ich hoffe, der alte Ultrakurzwellenempfänger funktioniert noch. Du musst jetzt gut zuhören, mein Schatz. Du weißt doch noch damals, als Papa mal ein Lichtspielbild von dir gemacht hat. Da warst du doch noch so erschrocken. Das hat jemand jetzt mit mir gemacht, mit deinem Papa. Der, den du für deinen Papa hältst, ist so etwas wie ein Lichtspielbild. Er ist nicht echt. Ich wurde von dem neuen Präsidentschaftskandidaten Dr. Auerbach entführt. Du musst versuchen zu fliehen. Hörst du? Wir treffen uns... Kommandant, auf dem Ortungsmonitor. Die kleineren Polizeileiter sind da. Sie sind bald in Sichtweite. Hier spricht die Polizei. Ergeben Sie sich. Sie haben keine Chance. Wir werden scharf schießen. Die werden scharf schießen. Hör zu! Wir treffen uns! Geben Sie auf. Sie sind umstellt. Sie müssen den Funkkontakt abbrechen, Commander. Unser Plan fliegt sonst auf. Wir können jetzt kein Ausweichmanöver mehr durchführen. Fräulein Starkova ist da draußen! Wir haben noch eine einzige Chance. Irina, hören Sie! Planänderung! Sie werden nicht mehr in die Odyssee rückeinsteigen. Sie kommen jetzt sofort zur Notschleuse. Haben Sie das verstanden? Ja, ich habe nicht verstanden. Wieso dorthin? Robert, hole mir sofort die Fernsteuerung für den Autopiloten. Jeder kontrolliert von seinem Nachbarn den Druckanzug. Und wir werden alle augenblicklich aussteigen. Über die Notschleuse. Die 4 ziehen sich in Windeseile ihre Helme auf und schon geht's raus. Jetzt binden sie sich mit dem Sicherungsseil von Irina zusammen. Robert trennt das Seil mit einem kurzen Elektroimpuls vom Raumschiff. Schwerelos treiben sie nun im All. Es ist so ungerecht, dass ausgerechnet ich in der Schwerelosigkeit sterben muss. Achtung! Ich starte den Autopiloten mit Hilfe meines Sendemoduls. Da, das Haupttriebwerk zündet. Die Odyssee schießt von dannen. Die kleinen Polizeigleiter hinterher. Commander, was soll das bringen? Die werden uns einholen und dann versuchen, die Odyssee zu entern. Genau in diesem Moment werde ich unser Raumschiff ferngesteuert zurückholen. Und zwar mit abgestelltem Leitstand. Eine brillante Idee. Woher wissen Sie den genauen Zeitpunkt dafür, Commander? Ich muss mich auf mein Gefühl verlassen. Und was, wenn Sie sich irren? Ich habe Angst. Emily! Meine Emily! Ob sie uns gehört hat? Ich will nicht sterben, ich habe Angst. Commander Börte wartet, zählt innerlich. zwingt sich zur Ruhe und aktiviert nun den auf Rücksturz gesetzten Autopiloten. Eine weitere gefühlte Unendlichkeit vergeht. Da! Die Odyssee 1 kommt zurück! Alleine! Der Plan ist aufgegangen! Einstieg in die Odyssee, sofortiger Rücksturz zur Erde, um Emily zu retten. Die sogenannte OFS-orbitale Flugsicherung kann die Odyssee wegen des abgestellten Leitstands nicht erfassen. Die Kosmonauten landen heimlich auf einem wegen Einsturzgefahr stillgelegten Landeschacht im Weltraumbahnhof unweit des Palastes der Republik. Sicherheitshalber bewaffnet Fritz sich mit einem Gammastrahler. Was ist denn hier los? Überall Schutzonauten mit gezückten Strahlenwaffen. Dr. Auerbach hat recht gehabt. Wir fangen an mit der Vorbereitung auf den außerirdischen Angriff. Wir können von Glück reden, dass die OFS unser Landen wohl nicht mitbekommen hat. Aber das sind ja nicht nur extraterrestrische Verteidigungsmaßnahmen. Sehen Sie, das sind Vorbereitungen für Menschenmassen bei der Präsidentenwahl. Unauffällig. Wenn wir Glück haben, kommen wir ohne größere Probleme durch die Massen zum Palast. Wir sind ganz normale Erdenbürger. Sie sind so unterwegs, Sie sind doch Platz der Republik. Die schießen auf uns! Einfach so, ohne Warnung! Lauft! Wir werden verfolgt! Dort sehen Sie, auf der Rückseite befindet sich ein Portal. Da, wir haben sie abgehängt. Der Galaxie sei Dank. Schnell, alle, hier rein. Das war knapp. Laut meiner Datenbank muss das unterirdische Geheimhabitat des Präsidenten sein. Geistesgegenwärtig hast du das Portal hinter uns geschlossen. Die Schutzonauten werden uns draußen weitersuchen. Wir haben sie vom Hals. Aber ich habe das Portal nicht geschlossen. Das ist automatisch zugeschnellt. Sieht ganz so aus, als ob wir erwartet werden. Sie haben es also doch tatsächlich gewagt, sich meiner Bitte zu widersetzen. Wir hatten keine Wahl, Julius. Auerbach, das war dein letzter Fehler. Herr Rhein, so wild und ungestüm. Wenn es nur nicht so schade wäre um die kleine Emily. Wenn Sie sehen könnten, wie sehr sie bei ihrem neuen Papi aufblüht. Aber Sie zwingen mich zum Handeln. Eliminiert die Kleine, sobald die zweite Fanfare ertönt, wenn ihr nichts bis dahin von mir hört. Haben Sie sich eigentlich nie gefragt, von wem ich die ganze Zeit wusste, wo Sie sich aufhalten? Was meinen Sie? Tja, manchmal sind die Dinge und Menschen eben nicht so, wie sie scheinen. Schauen Sie sich Ihren Commander doch einmal etwas genauer an. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Die neuen Präsidentschaftswahlen beginnen in wenigen Minuten. Sie wollen also damit sagen, dass... Ja, ganz genau, Fritz. Es gibt Menschen, die den Wandel der Zeit erkennen. Auf Wiedersehen! Wir sehen uns. Ich werde das nicht zulassen. Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Fritz, bleiben Sie! Es ist zwecklos. Er hat das Portal hinter sich verschlossen. Ich soll ihn gehen lassen? Schon wieder? Wir hätten ihn schon auf der Mondstation erledigen müssen. Fritz, Sie haben richtig gehandelt. Damals. Und jetzt werden Sie es auch tun. Warum um alles in der Welt wollen Sie nicht, dass ich ihn homogenisiere? Weil ich... Ich... Fritz, weil was? Ich habe es schon die ganze Zeit vermutet. Was meinen Sie, Fritz? Sie wissen genau, was ich meine. Fritz, ich bitte Sie. Weg von mir, Sie falsches Ding. Für mich ist das ziemlich offensichtlich, dass Auerbach uns nur mit seiner Behauptung entzweien will. Wir sollten jetzt zusammenhalten. Zusammenhalten und uns beeilen. Schon hören sie dumpf durch das dicke Gemäuer die erste Fanfare, die das Wahlritual des Politsenats eröffnet. In wenigen Momenten wird Emily tot sein, wenn sie jetzt nichts unternehmen. Robert, Tür aufmachen. Ei, ei, Commander. Papa! Emily! Emily ist am Leben. Doch fassungslos sehen sie noch einen zweiten Commander Börte vor sich stehen. Beide Commander gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Emily und auch die vier anderen Kosmonauten blicken immer abwechselnd, erst zum einen, dann zum anderen. Ich traue meinen Augen nicht. Das sind dir jegliche Logik. Papa! Halt, halt, halt! Emily bleibt vorerst, wo sie ist. Ich weiß ja nicht, was ich glauben soll. So, jetzt zu Ihnen beiden. Warum sind Sie hier mit Ihrer Tochter? Das ist doch ganz einfach. Meine Verhaftung war nur eine Propagandagerichtsverhandlung, bei der einflussreiche politische Gefolgsleute des alten Erdenpräsidenten schnell aus dem Verkehr gezogen werden sollten. Um die Geheimhaltung zu wahren, wurde ich unter Habitat-Arrest gesetzt. Ich hätte es nicht riskieren können, Sie zu warnen. Sie haben angedroht, Emilys Persönlichkeit auszuradieren. Ach, wirklich? Dr. Auerbach hat einen Doppelgänger ins Areal 1.1.8 bringen lassen. Und er brauchte nur auf Sie zu warten. Können Sie das schon beweisen? Denken Sie wirklich, Sie könnten aus Areal 1.1.8, dem sichersten Gefängnis, das es je gab, einfach so ausbrechen und zu dem supramodernen Schutzonautengleitern mit einem betagten Forschungsraumschiff entkommen? Und es dann als Bonus obendrauf tatsächlich zu Fuß vorbei an all den Wachen in den Palast der Republik schaffen? Ja, aber das haben wir. Ursula, aufwachen, weil Dr. Auerbach von Anfang an wollte, dass Sie hierher kommen. Also wir sind ihm wie die Lemminge gefolgt. Da haben wir es. Fritz, Gammastrahl auf Lehmstrahl stellen. Da steht der Falsche. Sie machen einen Fehler. Fritz, Irina, Robert, wenigstens du musst doch erkennen, dass ich der Echte und kein Android bin. Lehmstrahl! Wir sollten ihn hier einsperren und flüchten, solange wir noch können. Mein Kind, es tut mir so leid, dass du das mit ansehen musstest. Grundgütigster. Moment mal, sagst du gerade Grundgütigster? Ja, wieso? Das ist doch eine Redewendung von mir, mein Schatz. Grundgütigster, sag's nicht immer. Emily wird auf einmal misstrauisch. Sag's nicht immer grundgütiger. Achtung, Mann, hat uns getäuscht. Fritz, Sie müssen ihn stoppen. Papa! Papa, was lebst du noch? Papa, ich verstehe das alles nicht. Der Roboter, aber so echt. Ich habe so lange nichts gemerkt. Ich bin einfach viel zu wenig bei dir, mein Schatz. Ein bisschen komisch und anders war es schon. Aber wir sehen uns ja nur so selten. Da habe ich gedacht, dass ich einfach etwas falsch in Erinnerung habe. In diesem Moment erklingt die zweite Fanfare. Das Wahlritual des Politsenats ist abgeschlossen. Die Menge starrt wie gewandt auf die riesige öffentliche Lichtspielübertragung. Selbst die Schutzsonaten. Erst dunkel, dann sieht man das Gesicht des neuen Erdenpräsidenten, Dr. Auerbachs. Die Menge jubelt ihm frenetisch zu. Ihm, dem einzigen Hoffnungsträger für das Überleben der Menschheit. Diesen Augenblick nutzen unsere sechs Kosmonauten und schleichen sich vorbei an der Polizei und den Massen in Richtung ihres geliebten Raumschiffes. Von der großen Amtsantrittsrede und dem Einschwören auf die neuen Methoden bekommen sie schon nichts mehr mit. 5, 4, 3, 2, 1, Zündungsstart! Emily ist gerettet, aber wie sieht der morgige Tag aus, wie übermorgen? Unsere Kosmonauten können nicht ewig auf der Flucht bleiben. Doch Plötzlich hören sie über dem Ultrakurzwellenempfänger, die neue Außenantenne, ein Signal. Dann noch eines. Jemand scheint sie anzufunken. Geistesgegenwärtig greift Börte zum Mikrofon ihres selbstgebauten Radiolithen. Hier spricht Commander Börte, Kapitän der Odyssee 1, Flotte der Europäischen Weltraumbehörde. Dies ist das Zeichen für Erde in Gefahr. Wir befinden uns im Orbit, viele Raumeilen von unserem Heimatplaneten entfernt. Wir senden auf der alten Notfrequenz. Alle anderen Kommunikationsmittel werden mittlerweile vom neuen Erdenpräsidenten Auerbach überwacht und zensiert. Ich verstärke die Sendeleistung, Commander. Alle Stationen. Da, Papa, jemand scheint den Notruf zu empfangen. Ja, hier spricht Commander Börte. Die außerirdische Bedrohung ist erfunden. Ich wiederhole, die außerirdische Bedrohung ist frei erfunden. Es schalten sich immer mehr auf der Notfrequenz ein. Sie funken sich anscheinend untereinander an. Es sind schon 8, 13, 74, 811, 2386. Heinrich, machen Sie weiter, wir werden gehört. Es funktioniert, es funktioniert. Es hat, kommt auch alles einen Sinn. Die Weltbevölkerung muss sich erheben. Commander Börte erreicht mehr und mehr Menschen. Sie alle verstehen die absolute Dringlichkeit. Robert findet seine aufgezeichneten Videodateien von Dr. Auerbach auf Anhieb. Die Beweise gegen den falsch gewählten Erdenpräsidenten sind erdrückend. Translatoren in aller Welt übersetzen heimlich die Aufnahmen, die dessen wahres Gesicht und wahre Absichten zeigen. Und sie folgen Commander Börters Aufruf. Alle, ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, ob schwarz, gelb, rot, weiß, ob Mondulaner, die stationär auf dem Mond wohnen, ob Exoterraner, die auf den 18 Erdaußenstationen siedeln, alle machen sich auf den Weg zum Regierungssitz des Präsidenten. Die Schutzonauten wagen es nicht, sie anzugreifen. Die Odyssee 1 landet im Weltraumhafen der Hauptstadt. Die ist noch viel überfüllter als bei den Wahlen vor 2 Tagen. Es müssen über 1 Million Menschen gekommen sein. Unsere Kosmonauten schließen sich mit den Volksvertretern der Länder zusammen. Jetzt stürmen sie gemeinsam den Palast der Republik. Feierlich wird der alte Präsident wieder ernannt. Die Menschen jubeln. Mein lieber Commander Börte, Sie haben der Menschheit einen unbeschreiblichen Dienst erwiesen. Wir möchten Ihnen danken. Und Sie zum Vorsitzenden der Europäischen Weltraumbehörde ernennen. So einen hervorragenden Mann wie Sie können wir hier gut gebrauchen. Verehrter Weltpräsident, ich fühle mich durch dieses Beförderungsangebot sehr geehrt. Aber ich muss Ihnen eine Absage erteilen. Mein Platz ist nicht in einem Büro, wo ich über Regularien und Paragraphen zu entscheiden habe. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Mein Platz ist auf der Odyssee 1, zusammen mit meiner Crew, die immer an mich geglaubt hat. Weise Entscheidung, Commander. Jedoch eine Sache gäbe es da, um die ich den Hohen Rat bitten möchte. Und zwar habe ich jemandem ein Versprechen gegeben. Fahren Sie fort, Heinrich. Ich sehe meine Tochter viel zu wenig. Ich möchte bitten, dass ich sie trotz ihrer 9 Jahre wenigstens ab und zu auf Dienstreisen mitnehmen kann und ihr unser Sonnensystem zeigen darf. Wie könnten wir Ihnen diesen Wunsch abschlagen? Juhu! Grundgütigster! Da bin ich aber erleichtert. Grundgütigster? Ein kleiner Scherz darf doch wohl das ein oder andere Mal erlaubt sein. Sie hörten Commander Börte von Felix Behrendt. Mitarbeit Jan Liedtke und Johann Hess. Es sprachen Jürgen Uther, Hans-Jörg Krumpholz, Tristan Seidt, Jana Schulz, Katharina Schmidt und andere. Musik die NDR Big Band unter Leitung von Felix Behrendt und Wolf Kerschig. Regie der Bühnenfassung Johann Hess. Studioregie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2011.